Was gibt es Neues in den deutschsprachigen Ländern? Hören Sie die Nachrichten des Deutschlandfunks und trainieren Sie so Ihr Hörverständnis. Machen Sie beim Hören Übung 22 in Ihrem Begleitheft. Deutschlandfunk. 10 Uhr, die Nachrichten. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands lässt nach. Das geht aus einem Report des Weltwirtschaftsforums in Genf hervor. Danach belegt die Bundesrepublik im internationalen Vergleich Platz 7. Damit rutschte sie im Vergleich zum Vorjahr um 4 Ränge ab. Das Barometer für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften gehört zu den wichtigsten Veröffentlichungen des Weltwirtschaftsforums, das auch das gleichnamige Treffen in Davos organisiert. Im vergangenen Jahr haben Online-Händler in Deutschland 7,5 Millionen zurückgeschickte Artikel entsorgt, obwohl sie diese hätten spenden oder wiederverwerten können. Dies ermittelten Wirtschaftswissenschaftler der Universität Bamberg. Die Forschungsgruppe sprach von einer unnötigen Verschwendung. Bei den Artikeln handelt es sich unter anderem um Kleidung sowie um Elektro- und Freizeitartikel. In 4 Bundesländern hat es Durchsuchungen wegen rechtsextremer Drohschreiben gegen Moscheen, Parteizentralen, Medien und andere Einrichtungen gegeben. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 7 Beschuldigte. Die Schreiben waren im Juli per E-Mail bundesweit verschickt worden. Darin wurde unter anderem mit Sprengstoffanschlägen gedroht.